Wo sehe ich an? Ich sterbe! Der Schneesturm im Torweg heult mir das Sterbegebet und ich heule mit! Ich bin verloren, verloren! Verloren, verloren. Der Schuft der schmutzigen Mütze. Koch in der Kantine für normal verpflegendes Zentralrat der Volkswirtschaft. Hat mich mit Kochen und Wasser gegossen. Und mir die linke Seite verbrüht, dieser Dreckskerl. Das will ein Proletarier sein. Was ich etwa den Zentralrat der Volkswirtschaft arm, wenn ich den Müll durchwühle. Ach, die Menschen. Die Menschen. Wenn sie schon mal mit dem Stiefel in den Hintern getreten, hat man ihnen schon mal einen Ziegelstein in die Rippen geschmissen. Ich glaube, oft genug. Ich habe alles durchgemacht. Ich finde mich mit meinem Schicksal ab. Und wenn ich jetzt weine, dann nur vor physischem Schmerz und vor Kälte. Denn mein Geist ist noch nicht erloschen. Hunde haben einen zähen Geist. Nur mein Körper ist zerschlagen und zerbrochen. Die Menschen haben sich reichlich daran ausgetobt. Das Schlimmste, das kochende Wasser hat sich durchs Fell gefressen. Also ist die linke Seite angelaufen. Die kleine Stenotypistin. Sie hat eine Frauenkrankheit auf französischer Grundlage auf Arbeit. Haben sie ihr was abgezogen. Und in der Kantine hat man sie mit verfaultem Pökelfleisch gefüttert. Da kommt sie. Ärmster. Was winselst du so? Bello. Du Ärmster. Hat dir jemand was getan? Die Menschen! Wieso zum Teufel bin ich Bello? Bello, das bedeutet schön. Wohlgenährt ein Bello hat angesehene Eltern. Ich dagegen bin ein Straßenköter. Ich Filip Filipowitsch, Prio Breschenski. Auf der anderen Straßenseite klappt die Tür. Aus dem hell erleuchteten Laden kommt ein Bürger. Höchstwahrscheinlich sogar ein Herr. Ein Bürger? Ein Bürger? Höchst! Ja. Ja, der würde niemals verfaultes Pökelfleisch fressen. Sogar ein Herr. Ja, der würde niemals verfaultes Pökelfleisch fressen. Und wenn es ihm jemand vorsetzt, schlägt er gewaltigen Krach und schreibt an die Zeitung. Ich, Filip Filipowitsch, Prio Breschenski, bin betrogen worden. Ein Bürger. Dieser Mensch ist reichlich. Er ist ein Herr der geistigen Arbeit, aber im Schneesturm geht ein scheußlicher Krankenhausgeruch von ihm aus. Wahrscheinlich sogar ein Herr. Was zum Teufel mag ihn in den Konsum des Zentralrats geführt haben? Sogar ein Herr. Teufel. Wurst. Bürger. Herr. Wenn Sie wüssten, was diese Wurst gemacht wird. Ein Herr. Teufel. Bürger. Ein Herr. Ein Herr. Der Hund kocht wie von Sinnen. Der Hund kocht wie von Sinnen. Der Hund kocht wie von Sinnen aus dem Torweg auf den Gehsteig. Der Hund kocht wie von Sinnen auf den Torweg auf den Gehsteig. Schaute wird geborgen, geht ja wohl mit der Stimme. Ein Herr, eines Transparenz. Ist Verjüngung möglich? Natürlich ist sie möglich. Der Wurstkuch hat mich verjüngt, hat den Krankenhausgeruch besiegt. Oh, mein Gebieter, was wollen Sie mit der Wurst? Sie haben doch heute gefrühstückt. Sie sind eine Größe von Weltbedeutung, dank den männlichen Geschlechtsdrüsen. Nimm Bello. Schon wieder Bello? Sie haben mich getauft. Aber nennen Sie mich, wie Sie wollen, für Ihre einzigartige Tat. Der rätselhafte Herr beugte sich mit blitzender Goldbrille über den Hund und brach ein Stück Wurst ab. Oh, edelmütige Persönlichkeit. Ich küsse Ihnen das Rosenbein. Mein Wohltäter. Besondere Krakauer. Aha, kein Halsband. Na, großartig. Dich brauche ich gerade. Komm mit. Der unbekannte Herr, der den Köter zur Tür seiner Luxuswohnung in der Belle Etage mitgenommen hatte, läutete. Und sogleich hob der Hund den Blick zu dem großen schwarzen Schild neben der breiten Tür mit dem rosa Riffelglas. Lesen lernen hat überhaupt keinen Zweck, wenn Fleisch sowieso eine Werst weit zu riechen ist. Die drei ersten Buchstaben setzt er sogleich zusammen. Womöglich Prolet? Proletaria, dachte Bello verwundert. Proletaria! Das kann nicht sein. Die Tür öffnete sich. Wahnsinn. Was ich sogleich einprägte, war ein Spiegel bis zum Fußboden. Der einen zweiten verwahrlosten und zerrauften Bello zeigte. Ja? Sofort ins Untersuchungszimmer mit ihm und meinen Kittel. Bitte nein, entschuldigt! Aber da mache ich nicht mit! Ich hab kapiert! Zum Teufel mit denen und ihrer Wurst! Sie haben mich in eine Hundeklinik gelockt! Die Dunkelheit verwandelte sich mit einem Knack in blendetelles Tageslicht, das von allen Seiten glänzte! Willst du denn hin, du struppiger Satan? Der ist ja wie besessen! Der Hund riss sich los und drehte sich wie ein Brummkreisel unter Peitschenhieben. Hopp! Halt, du Bestie! Du meinst, unter Peitschenhieben, hopp! Sein Köter! Unter Peitschenhieben, hopp! Wo? Der sich drehte, unter Peitschenhieben, hopp! Von blanker Instrumente, die weiße Schürze und das verzerrte Frauengesicht! Mag die Hintertreppe sein! Sina? Ja? Nimm ihn in den Genick, den Streu. Was? Herein stürmte eine weitere Persönlichkeit männlichen Geschlechts im Kittel. Eilte zu einem Schrank, riss ihn auf und füllte das ganze Zimmer mit einem widerlichen süßen Geruch. Dann warf sich die Persönlichkeit auf den Hund. Leb wohl, Moskau. Nie wieder werde ich Proletarier sehen und Krakauer Wurst. Die Übelkeit, erregende Flüssigkeit benahm den Hund den Atem. Er sank auf die Seite und verendete. Brüder, Schinder, wofür tut ihr mir das an? Wie haben Sie es fertiggebracht, einen so nervösen Hund herzulocken, Filip Filipowitsch? Mit Freundlichkeit, Ivan Arnoldowitsch. Freundlichkeit ist die einzige Methode im Umgang mit einem Lebewesen. Mit Terror ist bei einem Tier gar nichts zu erreichen. Auf welcher Entwicklungsstufe es auch steht. Der Hund wunderte sich. Er öffnete matt das rechte Auge und sah, dass Bauch und Seiten straff verbunden waren. In der stillen Finsternis. Er öffnete beide Augen und sah in zwei Schritt Entfernung einen Männerfuß auf einem weißen Hocker. Die nackte, gelbe Wade war mit getrocknetem Blut und Jod beschmiert. Mein Werk. Ich muss ihn gebissen haben. Na, nun wird es Prügel setzen. Und es klirrt der Schwerterbrat. Sina? Ja. Ich habe diesen Spitzbuben für 1,40 Rubel Kopeken Krakauer Wurst gekauft. Sina, sei so freundlich und gib sie ihm, sobald die Übelkeit vergangen ist. Krakauer, mein Gott, Sie hätten ihm für 20 Kopeken Wurstzipfel kaufen sollen. Die Krakauer esse ich lieber selbst. Ich werde dir helfen. Für den menschlichen Magen ist das Gift. Weder ich noch Dr. Bormental werden uns um dich kümmern, wenn du Bauchschmerzen bekommst. Jeden, der das sagen wollte, eine andere käme dir gleich. Platz? Nein, Das ist keine Klinik. Ich bin bei einer anderen Stelle gelandet. Das Licht beschien eine Unzahl von Gegenständen, von denen der spannendste eine riesige Eule war, die an der Wand auf einem Ast saß. Sie sind ein Magier und Zauberer, Professor. Wie ist Ihr Schlaf, mein Bester? Sind wir allein, Professor? Parole d'honneur. Seit 25 Jahren nichts Vergleichbares. Jede Nacht nackte Mädchen, haufenweise. Jesus, ist das ein Früchtchen? Ziehen Sie die Hose aus, mein Bester. Auf dem Kopf des Früchtchens wuchsen grüne Haare. Falten zerflossen im Gesicht, das aber rosa war, wie bei einem Säugling. Ich bin geradezu hingerissen. Das letzte Mal 1899 in Paris. Rue de la Paix. Und warum sind Ihre Haare grün? Der Fluch der Ferne. Was soll ich denn jetzt machen, Professor? Kahl rasieren. Aber Professor, da wachsen doch wieder Graue nach. Außerdem kann ich mich im Dienst nicht blicken lassen. Ach, Professor, Sie müssten eine Methode entwickeln, auch die Haare zu verjüngen. Ja, ja, eins nach dem anderen. Ja, das sieht ja prächtig aus. Ehrlich gesagt, ein solches Resultat hätte ich nicht erwartet. So viel Blut, so viele Lieder. Ich sehe gern die schönste wieder. Parfümduft verströmend, zählte er dem Professor ein Päckchen helle Banknoten auf. Trotzdem seien Sie bitte vorsichtig. Ob er mich am Leben lässt? Dabei brauchte er nur mit der Wimper zu zucken und schon hätte er einen Hund, dass man nur staunen würde, aber... Vielleicht bin ich auch schön. Ja, das muss wohl mein Glück sein. Die Eule da, die ist gemein. So frech. Wir kommen zu Ihnen. Sie sollten bei diesem Wetter Galoschen tragen. Erstens erkälten Sie sich und zweitens haben Sie mir die Teppiche schmutzig gemacht. Was wollen Sie denn? Sind wir keine Herren. Ich heiße Schwander. Und zweitens, sind Sie ein Mann oder eine Frau? Was macht das für einen Unterschied? Wir kommen zu Ihnen. Ach, sind Sie das, die in die Wohnung von Fjodor Pavlovich Sablin einquartiert wurden? Ja. Genug, ich habe begriffen. Ist Ihnen bekannt, dass laut Beschluss vom 1. August meine Wohnung von jedweder Verkleinerung und Einquartierung befreit ist? Es ist uns bekannt, aber Sie bewohnen allein 7 Zimmer. Und? Ich habe ein Sprechzimmer, ein Esszimmer, mein Arbeitszimmer, macht 3 Untersuchungszimmer, 4 Operationszimmer, 5. Ja, Entschuldigung, wegen des Esszimmers und des Untersuchungszimmers kommen wir ja gerade. Ein Esszimmer hat in Moskau kein Mensch. Und die Untersuchungen können Sie sehr gut im Arbeitszimmer vornehmen. Ach so. Ja, und wo soll ich meine Nahrung zu mir nehmen? Im Schlafzimmer. Aha, ach so. Ja, bitte, dann warten Sie doch ein Momentchen. Das ist ein Kerl, dachte der Hund begeistert. Ganz ich wie auch. Ich. Gleich wird er sie beißen. Und wie? Ich weiß noch nicht, auf welche Weise, aber er wird sie beißen. Ja, los, schlag sie. Oh, schlag sie. Vitali Alexandrowitsch? Ja, schön, schön, schön, dass ich Sie erreiche. Danke, gut. Vitali Alexandrowitsch, Ihre Operation entfällt. Was? Nein, nein, ganz und gar. Ebenso alle anderen Operationen. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Eben sind 4 Personen zu mir gekommen, die terrorisieren mich in meiner Wohnung, um sie mir teilweise wegzunehmen. Ja. Ja, das ist mir gar nicht möglich, das alles wiederzugeben. Tut mir leid. Wie? Ja? Ja, nur so viel. Sie haben mich in die Notwendigkeit versetzt, Sie da zu operieren, wo ich bisher Kaninchen seziert habe. Kaninchen. Unter solchen Bedingungen kann und darf ich nicht arbeiten. Wie? Ach so, ja, das klingt ja schon sehr viel besser. Ah ja, gut. Gut, ich übergebe den Hörer. Ich höre, ja. Vorsitzender des Hauskomitees. Ganze 5 Zimmer wollten wir ihm lassen. Ja, gut. Ja? Wenn so ist... So klein. Ah, gut. Wie er den abgefertigt hat, ist das ein Kerl. Na, jetzt könnt ihr mich verprügeln, wie ihr wollt. Ich gehe hier nie wieder weg. Der Hund stellte sich auf die Hinterpfoten und vollführte vor dem Professor einen rituellen Tanz. Also wenn Sie dem Hund im Esszimmer was geben, kriegen den keine 10 Pferde mehr von hier weg. Das macht nichts. Der Arm zu schon hat er aufgehört. Der Hund bekam ein blasses Stück Stör, das ihm nicht schmeckte. Und gleich danach ein blutiges Stück Roastbeef. Seltsames Gefühl. Ich möchte kein Essen mehr sehen. Oh. Aber nach dem Essen zu rauchen ist eine Dummheit. Sina? Was hat das zu bedeuten? Ist schon wieder eine Mieterversammlung, Filip Filipowitsch. Schon wieder? Na, jetzt geht's los. Jetzt ist das Kalaburov-Haus verloren. Zuerst gibt's jeden Abend Gesang, dann frieren im Klo die Rohre ein, dann platzt der Kessel, der Dampfheizung und so weiter und so weiter. Unser Haus ist hin. Sie sehen die Dinge zu düster, Filip Filipowitsch. Mein bester Ivan Arnoldowitsch, wenn ich etwas sage, liegt dem ein Fakt zugrunde. Hier haben Sie einen Fakt. Galoschenständer. Ich rede schon gar nicht von der Dampfheizung. Von mir aus, wenn wir schon soziale Revolution haben, braucht nicht mehr geheizt zu werden. Aber ich frage, warum? Warum muss man, seit die ganze Geschichte angefangen hat, die Galoschen immer noch unter Verschluss halten? Einen Schutzmann! Neben jeden Menschen einen Schutzmann stellen, der die gesanglichen Ausschreitungen unserer Bürger einschränken muss. Im Gehirn des Hundes platzten irgendwelche Blasen. Bleiben Sie dran. Sobald ein geeigneter Toter da ist, vom Tisch sofort in die Nährlösung und zu mir. Einstweilen werden wir diesen Neurotiker von der Straße beobachten und pflügen. Danke. Soll erst mal seine verbrühte Seite verheilen. Keine Sorge, Filip Filipowitsch, der Pathologe hat es mir versprochen. Er sorgt sich um mich, dachte der Hund. Er ist ein sehr guter Mensch. Ich weiß, wer er ist. Er ist der Zauberer aus dem Hundemärchen. Er ist der Zauberer aus dem Hundemärchen. Es kann ja nicht sein, dass ich alles träume. Aber... vielleicht doch. Er zuckte im Schlaf. Wenn ich aufwache? Es war völlig klar. Der Hund hatte das große Hundelos gezogen. Seine Augen verströmten jetzt mindestens zweimal am Tag dankbare Tränen an die Adresse der Weisen von der Preschistenka. Ja, ich bin schön. Ich bin schön. Vielleicht bin ich ein unbekannter Hundeprinz inkognito. Er betrachtete den struppigen, kaffeebraunen Köter mit der zufriedenen Schnauze, der in den Tiefen des Spiegels spazieren ging. Womöglich ist meine Großmutter mit einem Neufundländer fremdgegangen. Auf meiner Schnauze ist ja ein weißer Fleck. Während der Mahlzeiten erwarb der Professor endgültig den Titel einer Gottheit. Der Hund stellte sich auf die Hinterpfoten und kaute an dessen Jackett. Ja. Warum hast du, Strolch, die Eule zerrissen? Was hat sie dir getan? Hat sie dir was getan? Bitte. Filip Filipowitsch, er müsste wenigstens einmal die Peitsche kriegen. Sonst wird er noch ganz übermütig. Sina, man darf niemanden schlagen. Merkt ihr das? Ein für alle Mal. Einen Menschen und ein Tier muss man mit Zureden beeinflussen. Habt ihr ihm heute Fleisch gegeben? Mein Gott, er hat das ganze Haus leer gefressen. Ich staune nur, dass er nicht platzt. Du bringst die Eule heute noch zum Ausstopfen. Außerdem fahr zu Muir und kauf ihm ein gutes Halsband mit Kette. Na schön. Ein Halsband ist wie eine Aktentasche. Die Gottheit saß im Arbeitszimmer. Nur die grüne Schreibtischlampe brannte. In Glasgefäßen lagen in einer ekelerregenden, trüben Flüssigkeit menschliche Gehirne. Die Arme der Gottheit waren bis zum Ellbogen entblößt. Die Hände steckten in gelblichen Gummihandschuhen und die glatten, stumpfen Finger befühlten die Windungen. Von Zeit zu Zeit bewaffnete sich die Gottheit mit einem blanken Messerchen und schnitt sacht in solch ein straffes, gelbes Gehirn. Sinan geht ins Kino. Und wenn sie wiederkommt, werden wir wohl zu Abend essen. Ich glaube, es gibt Kalbskoteletts. Ja, ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wann gestorben? Was? Bello, geh weg! Wer? Bello, nein, dieser Hund hier, wann gestorben? Davon nicht mal drei. Ja, nun bleib doch mal hier. Doch, und dann kommen meine Füßen weg. Schnell, schnell. Sina. Ja. Der neulich gebissene Dr. Bormental hatte einen übel riechenden Koffer bei sich, den er ohne abzulegen ins Untersuchungszimmer trug. Wer ist gestorben? Ich mag diese Hast in dieser Wohnung nicht. Das gefällt mir ganz schon gar nicht. Nein. Ob ich was fressen gehe? Bello kriegt nichts zu fressen. Ich kann aber nicht auf ihn aufpassen. Dann sperr ihn ein. Gemeinheit, dachte er in dem halbdunklen Badezimmer. Geradezu blöd. Na schön, dann sehen Sie sich morgen mal Ihre Galoschen an, geehrter Filip Filipowitsch. Zwei Paar haben Sie schon gekauft und Sie werden noch Ivan Arnoldowitsch, der wichtigste Moment ist, wenn ich in den Türkensattel hineingehe. Wenn da eine Blutwunde einsetzt, verlieren wir Zeit und auch den Hund. Im Übrigen hat er sowieso keine Chance. Nachdem der Gebissene den Kopf kahl rasiert hatte, tupfte er ihn mit einem benzingetränkten Wattebausch ab. Herr Gott, gib deinen Segen. Messer. Ja. Blut spritzte nach allen Seiten. Schere. Das Instrument blitzte in der Hand des Gebissenen wie bei einem Zauberkünstler. Schweißnass stürzte er zu einem Glasgefäß und entnahm ihm nasse, längliche Samendrüsen. Krumme Nadeln klickten in den Klemmen. Die Samendrüsen wurden Bello anstelle seiner eigenen eingenäht. Nehmen Sie zu, Doktor, schnell. Ja! Messer! Das Messer sprang ihm wie von selbst in die Hand. Er setzte mit einem einzigen Schnitt Bello einen roten Kranz auf die Stirn. Treffer. Der Schädel wimmerte leise. Ein paar Minuten später wurde Bellos Schädeldach herausgehoben. Der Professor stieß die Schere in die Hirnhaut. Ein dünner Blutstrahl schoss heraus. Der Puls sinkt rapide. Momentan brach knackend eine Ampulle ab. Ich gehe jetzt in den Türkensattel. Momentan brach die zweite Ampulle mit gelber Flüssigkeit ab und zog eine lange Spritze auf. Ins Herz! Ja, da fragen Sie noch. Er ist Ihnen sowieso schon fünfmal gestorben. Spritzen Sie! Ist das die Möglichkeit? Er lebt! Aber ganz schwach. Es ist jetzt keine Zeit zu erörtern, ob er lebt oder nicht. Ich habe den Türkensattel, er stirbt ja doch, zu des Nils heiligen Ufern. Geben Sie mir die Hypophyse. Da geben Sie schon. Der Doktor holte aus und stieß die Spritze leicht in das Hundeherz. Zu des Nils heiligen Ufern ein Rasse, Promenadenmischung. Name, Bello. Fellbehaarung bräunlich, Schwanz milchkaffeebraun. 23. Dezember. Um 20.30 Uhr fand die für Europa erstmalige Operation nach Professor Breobraschensky statt. Plötzlicher Haarausfall. Zweck der Operation. Versuch Breobraschenskis mit einer kombinierten Verpflanzung von Hoden und Hypophyse die Frage zu klären, ob die Hypophyse anwächst. Und wie sie sich im Weiteren auf die Verjüngung des menschlichen Organismus auswirkt. Am Abend zum ersten Mal gebellt. Der Haarausfall nimmt den Charakter einer allgemeinen Verkahlung an. Das Wiegen ergab ein überraschendes Resultat. 30 Kilogramm durch Wachstum der Knochen. Kolossaler Appetit. Kutscher? Ungeheuerlich. Abendzeitung. Beim Lächeln fotografiert. Mit Magnesiumblitz. Und geh ins Bettchen. Aufgestanden, du fast so groß Sohn wie ich. Einer Hündin. Schwanz abgefallen. Du Tochter eines Er sagte Kojoten. Deutlich, du Kneipe. Abartige Der Phonograph Schakal ist eingeschaltet. Neben ich bin durcheinander. Linie. Kutscher! Idiot! Trottel! Alles besetzt! Sau! Arschloch! Abendzeitung! Ich schlag dir aufs Maul, weiß der Köter. Ein schönes Geile Geschenk Titten. Für die Kinder! Noch ein Sowie sämtliche Schimpfwörter, die der russische Kutscher. Wortschatz nur kennt. Alles Fell besetzt. Hat er nur noch auf dem Kopf, am Kinn und auf der Brust. Die Stirn ist schräg, niedrig. Kutscher. Die Beobachtung nehme größtenteils ich vor. Phonograph, Fotografien. Der Professor fühlt sich schlecht. Die kinderlosen Damen sind ganz verrückt und rennen uns das Haus ein. Der Professor gestand einen Fehler ein. Die Auswechslung der Hypophyse führt nicht zur Verjüngung. Auswechslung der Hypophyse führt nicht zur Verjüngung. Sondern zur völligen Vermenschlichung. Das aber mindert die Bedeutung seiner umwerfenden Entdeckung nicht im geringsten. Er steht sicher auf den Hinterpfoten. Beinen. Die Ankleidung ist vollzogen. Die Socken sind ihm zu groß. 11. Januar. Gib ein Zigarettchen und geh ins Bettchen. Um 17 Uhr ein Ereignis. Zum ersten Mal sprach das Wesen Worte. Nicht losgelöst von den Erscheinungen seiner Umgebung. Nämlich, als der Professor ihm befahl, wirf die Speisereste nicht auf den Fußboden, antwortete er plötzlich, lass mich in Ruhe, du Lausei. Hurra, er versteht. Steck die Hände in die Hosentaschen. Die Hände in die Hosentaschen. Zum Teufel einstweilen mit der Verjüngung. Ohne die Retorte des Faust wurde ein Homunculus geschaffen. Professor Preobrashensky, Sie sind ein Schöpfer. Oh, wundersame Bestätigung der Evolutionstheorie. Oh, endlose Kette vom Hund bis zum Chemiker Mendeleev. Ich bin auf Preobrashenskys Bitte zu ihm gezogen und schlafe mit Bello im Sprechzimmer. Das Untersuchungszimmer ist zum Sprechzimmer geworden. Schwander hat recht behalten. Während ich mich mit der Krankengeschichte herumplage, brütet Philipp über der Geschichte des Mannes, dem wir die Hypophyse entnommen haben. Klim Grigorjewitsch Tschugunkin, 25 Jahre alt, unverheiratet, parteilos, Sympathisant, dreimal angeklagt und freigelassen. Das erste Mal aus Mangel an Beweisen, das zweite Mal wegen seiner Abstammung. Beim dritten Mal verurteilt zu 15 Jahren Katorge auf Bewährung. Diebstähle. Beruf, Spiele, auf der Ballerei, kein Spelunk. Von kleinem Wuchs schlägt geballt. Leber vergrößert, Alkohol, Todesursache, ein Messerstich ins Herz, in einer Bierkneipe, zum Stoppschild, beim Preobrashenskreatur. Ich begreife nicht, was man sieht. Da scheint der Mond voll Teufel. Diese verfluchte Melodie, man wird's nicht mehr los. Sina! Ja? Sina, es ist 17 Uhr, er soll aufhören. Ja, Bello, du sollst aufhören. Er soll zu mir kommen. Bello! Bei der Portiere stand, an den Türrahmen gelehnt und ein Bein übers Angesicht geschlagen, ein Mann von kleinem Wuchs, das Jackett unter der linken Achsel aufgerissen. Die Farbe des Schlipses war so schreiend, dass der Professor, wenn er dann und wann die müden Augen schloss, in der völligen Dunkelheit, bald an der Decke, bald an der Wand eine lodernde Fackel mit hellblauer Flackerkrone sah. Nehmen Sie diese Scheußlichkeit vom Hals. Sie sollten sich mal im Spiegel sehen. Und keine Zigarettenstummel auf den Fußboden werfen und nicht ausspucken, bitte. Und benehmen Sie sich anständig auf dem Pissoir. Die Gespräche mit Sina hören mir auf. Sie beklagt sich, dass Sie ihr im Dunkeln auflauern. Und wer hat einem Patienten geantwortet, weiß der Köter? Ja, was glauben Sie denn? Sind hier nicht in der Kneipe. Sie engen mich irgendwie furchtbar ein, Väterchen. Was soll denn diese plumpe Vertraulichkeit? Reden Sie mich mit Vor- und Vatersnamen an. Was haben Sie bloß andauernd? Nicht spucken, nicht rauchen, da nicht hingehen? Lassen Sie mich doch in Ruhe. Und wegen Väterchen habe ich Sie gebeten, mich zu operieren? Eine hübsche Geschichte. Erst schnappt man sich ein Tier, schneidet ihm mit dem Messer den Kopf auf und dann ekelt man sich davor. Ja, ich habe vielleicht gar nicht erlaubt, mich zu operieren. Ebenso wenig meine Angehörigen. Ich habe vielleicht sogar das Recht, Sie zu verklagen. Sie geruhen unzufrieden zu sein, dass ich einen Menschen aus Ihnen gemacht habe. Und wenn ich unter Messer geblieben wäre, was haben Sie dazu zu sagen, Genosse? Filip Filipowitsch heiße ich. Bin ich Ihr Genosse? Ich bin nicht Ihr Genosse. Genosse. So ungeheuerlich. Das ist das ja ungeheuerlich. Ein Albtraum, dachte er. Was für eine Angelegenheit wollten Sie mir vortragen? Filip Filipowitsch, ich brauche ein Dokument. Ach ja? Wirklich? Vielleicht geht es auch irgendwie ohne. Wir müssen doch die Situation berücksichtigen. Sie sind sozusagen ein plötzlich vorhandenes Wesen aus dem Labor. Sie haben doch weder Vor- noch Nachnamen. Ja, Sie tun mir Unrecht. Den Namen kann ich mir in aller Ruhe aussuchen. Er kommt in die Zeitung und fertig. Väterchen. Wie wünschen Sie denn zu heißen? Polygraf Polygrafowitsch. Spielen Sie hier nicht den Dummkopf! Ich spreche ernsthaft mit Ihnen! Ich verstehe da was nicht. Ich darf keine gemeinen Ausdrücke gebrauchen. Ich darf nicht spucken. Und von Ihnen kriege ich bloß zu hören, Dummkopf? In der RSFSR dürfen wohl nur die Professoren fluchen, was? Der Professor goss sich ein Glas Wasser ein und ließ es fallen. Er leerte ein anderes und dachte, es fehlt nicht viel, dann fängt er an, mich zu belehren. Und er hat ganz recht. Ich kann mich nicht beherrschen. Na, das ist nicht weiter schwierig. Schreiben Sie eine Bescheinigung. So und so, der Vorzeiger dieses ist Polygraf Polygrafowitsch Bello, geboren in ihrer Wohnung. Im Arbeitszimmer vor dem Schreibtisch stand der Vorsitzende des Hauskomitees. Schwander! Nochmal, er ist doch gar nicht geboren, sondern einfach, kurz und gut. Jedenfalls haben Sie den Versuch gemacht, Professor. Sie haben den Bürger Bello geschaffen. Und zwar ganz einfach. Also ich muss doch sehr bitten, Sie nicht in das Gespräch einzumischen. Wieso? Es ist eben nicht ganz einfach. Wieso soll ich mich nicht einmischen? Entschuldigen Sie, Professor, aber der Bürger Bello hat ganz recht. Es ist sein gutes Recht, mitzureden, wenn es um sein Dokument geht. Ja. Ja, behelligen Sie mich doch bitte nicht. Was geht denn das hier an? Also kurz und gut, jetzt machen wir Schluss. Hiermit bestätige ich, weiß der Teufel, was das wird. Der Vorzeiger dieses ist ein bei einem Laborversuch durch eine Gehirnoperation entstandener Mensch. Und er braucht Dokumente. Ich bin überhaupt dagegen, dass er diese idiotischen Dokumente bekommt. Unterschrift. Professor Brübaschensky. Merkwürdig, Professor, sehr merkwürdig. Wieso nennen Sie die Dokumente idiotisch? Ich kann nicht dulden, dass ein Mieter ohne Dokumente im Haus wohnt, besonders wenn er noch nicht militärisch erfasst ist. Ich gehe in keinen Krieg. Sie sind ein Anarchist und Individualist. Wasser. Hören Sie mal. Wasser. Haben Sie im Haus nicht ein Zimmer frei? Bin bereit, dafür zu zahlen. Wasser. Nein, Professor, zu meinem größten Bedauern auch nicht in absehbarer Zeit. Wirklich nicht. Bestimmt nicht. Schon. Sofort aufmachen! Der Professor rüttelte an der Tür. Ich bring dich um! Das Fenster, das oben an der Decke vom Badezimmer in die Küche blickte, wurde rissig, zwei Scherben fielen herunter und ihnen folgte eine riesige gestreifte Karte mit einer hellblauen Schleife. Um den Hals wie ein Schutzmann. Er drehte sich auf drei Pfoten, schwenkte die vierte, wie im Tanz und sauste durch den Türspalt zur Hintertreppe. Herr Gott, wie oft habe ich das schon gesagt? Katzen haben hier nichts zu suchen. Der Spalt verbreitete sich und als Ablösung des Katers erschien ein greisendes Gesicht mit Kopftuch. Oh, Herr Jesus, den sprechenden Hund möchte ich sehen. Raus aus der Küche. Sie sind ja ziemlich frech, Herr Professor. Raus, habe ich gesagt. Ivan Arnoldowitsch, ich bitte Sie dringend. Wie viele Patienten sind noch draußen? 11. Schicken Sie sie weg. Die Sprechstunde fällt heute aus. Kommen Sie sofort heraus. Kommen Sie raus. Warum haben Sie sich eingeschlossen? Verdammt nochmal, ich höre nichts. Jetzt drehen Sie den Hahn zu. Was macht der da? Ich verstehe ihn nicht. Da ist er. Durch das zerschlagene Fenster unter der Decke schob sich die Visage von Bello in die Küche. Hier sind Sie wahnsinnig geworden. Ich habe mich eingeschlossen. Dann öffnen Sie das Schloss. Ja, noch nie ein Schloss gesehen? Ich krieg das verfluchte Ding nicht auf. Er hat die Sicherung geschnappt. Ja. Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Drücken Sie ihn nach unten. Nach unten. Ich sehe nichts. Machen Sie Licht. Herrgott, ist der durchgedreht. Oh. Das verdammte Katerfee hat die Lampe zertöpfert. Und wie ich den Halunken bei den Beinen packen wollte, habe ich den Hahn abgerissen. Und jetzt kann ich ihn nicht finden. Da schlugen alle drei die Hände zusammen. Und als das von Nässe dunkle Parkett getrocknet war, beschlugen die Spiegel wie im Dampfbad. Also jeden Tag in den Zirkus. Ich finde das ziemlich langweilig. Sie sollten mal was lesen, wissen Sie? Sonst. Bello angelte nach dem Stör. Ich lese ja, ich lese. Happen in der dicken Soße. Sina? Ja? Nimm den Wodka weg, Kindchen. Den brauchen wir nicht mehr. Ja. Was lesen Sie denn? Einsame Insel. Eine einsame Insel. Eine Palme. Palme. Ein Mann im Tierfell mit Kappe. Robinson sollte er lesen. Robinson sollte er lesen. Diesen, wie war das gleich? Briefwechsel zwischen Engels und diesem, wer ist denn noch der Satan? Kautsky. Ja, darf ich wohl fragen, was Sie mir sagen können zu dem, was Sie gelesen haben? Ich bin nicht einverstanden. Mit wem? Mit Engels oder mit Kautsky? Mit beiden. Bei Gott. Ist ja bemerkenswert. Was würden Sie denn Ihrerseits vorschlagen? Was soll ich denn vorschlagen? Die schreiben was zusammen. Kongress, irgendwelche Deutschen, da platzt einem in der Kopf. Einfach alles nehmen und aufteilen. Ja, das habe ich mir gedacht. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Wissen Sie auch eine Methode? Was denn für eine Methode? Das ist nicht weiter schwierig, aber bitte. Der eine macht sich in 7 Zimmern breit und der andere streunt und sucht in den Müllkästen nach Nahrung. Ja gut, gut, gut. Also ich habe nichts gegen Teilung. Doktor, wie viele Patienten haben Sie gestern weggeschickt? 39. Ah, 39 macht 390 Rubel. Nicht viel für 3 Männer. Sina rechnen wir nicht mit. Also, Bello, ich bekomme 130 Rubel von Ihnen. Wollen Sie bitte zahlen? Was? Das ist ja eine schöne Geschichte. Was soll denn das? Für den Wasserhahn und den Kater. Filipowitsch. Ja, warten Sie. Für die Schweinerei, die Sie angerichtet haben und wegen der ich die Sprechstunde absagen musste. Wie bitte? Sie sprengen in der Wohnung herum wie der erste Mensch und reißen Wasserhähne ab. Wer hat eigentlich die Katze von Madame Polasucha umgebracht? Hm? Wer? Sie, Bello, haben vorgestern im Treppenhaus eine Dame gebissen. Sie stehen. Aber sie hatte mir eine runtergehauen. Ich habe schließlich keine erfolgseigene Visage. Weil Sie sie in die Brust gekniffen haben. Naja. Sie stehen. Sie stehen auf der untersten Entwicklungsstufe. Sie sind ein sich erst herausbildendes und geistig schwaches Wesen. Und da unterstehen Sie sich 2 Männern mit Universitätsausbildung unerträglich dreist, irgendwelche Ratschläge von kosmischem Maßstab und ebenso kosmischer Dummheit zu geben, wie alles aufzuteilen wäre und dabei essen Sie Zahnpulver. Vorgestern! Ja, na bitte! Schreiben Sie sich hinter die Ohren. Übrigens, warum haben Sie die Zinksalbe abgewischt? Schreiben Sie sich hinter die Ohren, dass Sie zu schweigen haben und zuzuhören, wenn man Ihnen was sagt. Sie müssen lernen und sich Mühe geben, wenigstens ein halbwegs akzeptables Mitglied der sozialen Gesellschaft zu werden. Übrigens, welcher Halunke hat Ihnen dieses Buch gegeben? Für Sie ist ja jeder ein Halunke. Ich kann es mir denken. Von mir aus, Schwonda hat es mir gegeben. Er ist keiner Lunke, damit ich mich entwickle. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Wie Sie sich entwickeln. Nach der Lektüre von Kautsky. Der heutige Vorfall zeigt es bestens. Sina? Ja. Sina? Ja. Sina? Ja. Sina, im Sprechzimmer liegt... Es ist doch ein Sprechzimmer. Ja, grün wie Vitriol. Ein grünes Buch. Ja. Nicht verbrennen. Nicht verbrennen. Es gehört mir nicht. Aus der Bibliothek ist es. Briefwechsel nennt es sich. Zwischen Engels und diesem Satan. Ja? In den Ofen damit. Oh! Herr, Herr, Herr, Herr! Heute noch gebe ich eine Annonce auf und Sie können mir glauben, ich finde ein Zimmer für Sie. Als ob ich so blöd wäre, hier auszuziehen. Wie bitte? Ich sage Ihnen, lassen Sie die Frechheiten, Monsieur Bello. Da! Ich bin Mitglied der Wohngenossenschaft. Und mir steht in der Wohnung 5 bei dem Hauptmieter Preobraschensky eine Wohnfläche von 16 Quadratarschen zu. Bello fügte einen Satz hinzu, den Momentzahl sich mechanisch merkte. weil er neu war. Also, seien Sie bitte so freundlich. Dieser Schwunder. Den erschieße ich noch. In der folgenden Nacht saßen im grünen Schummerlicht des Arbeitszimmers der Professor und Bormental beisammen. Die beiden Gelehrten erörterten hitzig das letzte Ereignis. An diesem Abend hatte sich Bello im Arbeitszimmer des Professors zwei 10-Rubel-Scheine angeeignet, war aus der Wohnung verschwunden und spät nachts volltrunken zurückgekehrt. Aha, hat vielleicht Dr. Bormental die 20 Rubel geklaut? Hm. Vielleicht Sina? Was? Also wie kann er... Ruhig, also das ist... Sina, das ist wirklich, dich nicht auf. Ich kann nicht mehr, das ist wirklich unglaublich. Sina, wir kriegen das schon hin. Sina, also Sie sollten sich das schicken. Ja, Sina, wirklich, du bist ein Dummchen. Du bist ein Dummchen, verzeih mir es Gott. Aber da hörte Sina weinen von selbst auf und alle verstummten. Sina? Ja? Einen Eimer für den Halunken aus dem Untersuchungszimmer. Ups. Von Sevilla bis Granada. Der Teufel soll mich holen. Da habe ich nun 5 Jahre lang gesessen und Anhangsdrüsen aus Gehirnen gepolkt. Und jetzt muss ich mich fragen, wozu? Wozu? Um eines schönen Tages einen netten Hund in einen solchen Lumpenkerl zu verwandeln, dass sich einem die Haare sträuben. Es ist einzigartig. Völlig einverstanden. Völlig einverstanden. Das also kommt dabei heraus, Doktor, wenn ein Wissenschaftler anstatt parallel zur Natur und in engem Kontakt mit ihr vorzugehen, ein Problem überstürzt und dann den Vorhang hebt, da habt ihr Bello. Nun seht zu, was ihr mit ihm macht. Filip Filipowitsch, und wenn Sie das Gehirn von Spinoza genommen hätten? Ja, wenn der unglückliche Hund dabei nicht unter Messer bleibt. Und Sie haben ja gesehen, was für eine Operation das ist. Man könnte dem Hund die Hypophyse von Spinoza oder sonst einem Waldschrat einpflanzen und ein hochstehendes Wesen aus ihm machen. Aber wozu denn? Zum Teufel! Erklären Sie mir bitte, wozu? Wozu soll man künstlich Spinozas fabrizieren, wenn jedes Weib sie jederzeit gebären kann? Doktor, die Menschheit sorgt schon selbst dafür und bringt im Wege der Evolution Jahr für Jahr Dutzende von hervorragenden Genies hervor, die den Erdball schmücken. Theoretisch interessant, ja, schön. Die Physiologen werden begeistert sein. Moskau rast, ja, und praktisch. Wen haben wir vor uns? Ein Mensch mit einem Hundeherz. Eben nicht. Sie machen einen Riesenfehler, Doktor. Um Himmels Willen, verleumden Sie nicht den Hund. Also, mein teurer Lehrer, wenn Sie es nicht möchten, werde ich ihm auf eigene Faust Arsen verpassen. Schließlich ist Bello ein Wesen, das bei Ihrem Experiment entstanden ist. Der Vorzeiger dieses Genosse Polygrafowitsch Bello ist Leiter der Unterabteilung zur Säuberung der Stadt Moskau von streunenden Tieren, bei der Stadtreinigung der Moskauer Kommunalwirtschaft. Und wer hat Ihnen diesen Posten besorgt? Natürlich Schwander. Ja, natürlich. In der Diele verbreitete sich ein unwahrscheinlicher Katzengeruch. Sagen Sie mal, erlauben Sie eine Frage. Warum riechen Sie so scheußlich? Ja. Naja, das riecht. Klar, von meinem Beruf. Ich habe gestern haufenweise Katzen umgebracht. Du wirst mit mir in einer Luxuswohnung leben, hat er gesagt. Jeden Tag Ananas. Sie tun mir aufrichtig leid, aber man kann doch nicht mit dem Erstbesten nur wegen seiner Stellung. Das gehört sich doch nicht, Kindchen. Ich habe eine gutmütige Psychik, hat er gesagt. Bloß Katzen hasse ich. Von mir hat er sich einen Ring schenken lassen zum Andenken. Gutmütige Psychik von Sylvia Granat. Kind, Sie werden das überleben. Sie sind ja noch so jung. Wirklich der vom Torweg. Nehmen Sie schon das Geld. Ich leihe es. Dann ging friedlich die Tür auf und auf Geheiß des Professors Flüter Bormental Bello herein, die Wolle auf seinem Kopf stand, gesträubt wie eine Bürste. Wo haben Sie die Narbe auf der Stirn her? Erklären Sie das der Dame bitte. Ich bin an der Kolchak-Front verwundet worden. Bitte den Ring. Geschafft. Ja, schön. Du wirst noch an mich denken. Morgen sorge ich dafür, dass du abgebaut wirst. Haben Sie keine Angst vor ihm. Wie ist Ihr Name? Ihr Name? Was ist denn jetzt so wahr? Jeden Tag werde ich mich persönlich bei der Stadtreinigung erkundigen, ob die Bürgerin Wasnetzowa abgebaut worden ist. Und wenn ich erfahre, dass sie abgebaut wurde, erschieße ich sie mit meinen eigenen Händen. Nehmen Sie sich in Acht, Bello. Dann muss ich mir auch einen Revolver besorgen. Alle schwiegen, aber am nächsten Tag, als Bello den schon früh ein scheußliches Vorgefühl zwickte, finster mit dem Lastwagen zu seiner Dienststelle gefahren war, empfing Professor Preobrashensky zu ganz ungewöhnlicher Stunde einen früheren Patienten. Haben Sie wieder Schmerzen, mein Bester? Bitte nehmen Sie doch Platz. Merci, nein, Professor. Ich komme in einer anderen Angelegenheit zu Ihnen. Philipp Filippowitsch. Er griff in seine Aktentasche und holte ein Papier hervor. Zum Glück hat man es mir gleich gemeldet. Der Professor setzte den Zwicker oberhalb der Brille auf die Nase und begann zu lesen. Und gedroht den Vorsitzenden des Hauskomitees, den Genossen Schwonda, zu erschießen. Woraus hervorgeht, dass er eine Schusswaffe besitzen muss. Er hat seiner Sozialdienerin Sinaida Prokotevna Bunina befohlen, Engel zum Ofen zu verbrennen. Denn er ist ein eindeutiger Menschewick, mitsamt seinem Assistenten Ivan Arnoldowitsch Bormental, der heimlich und unangemeldet in seiner Wohnung lebt. Die Unterschrift des Leiters der Unterabteilung bei der Stadtreinigung P.P. Bello wird hiermit beglaubigt. Vorsitzender des Hauskomitees Schwonda, Sekretär Pestruchin. Wir verstehen uns darauf, Papiere zu lesen. Philipp Filippowitsch. Bello. Sie nehmen jetzt Ihre Sachen? Hose, Mantel, alles, was Sie brauchen? Und verlassen die Wohnung. Wieso denn das? Sie verlassen die Wohnung. Heute noch. Was soll denn das? Ich habe hier Anspruch auf 16 Quadratarschien. Oder? Und ich bleibe. Verschwinden Sie aus der Wohnung! Bello selbst beschwor seinen Untergang. Er zog mit der Rechten einen Revolver aus der Tasche und richtete ihn auf Bormental. Dem fiel die Papyrossa herunter, wie eine Sternschnuppe. Gut. Wegen Erkrankung des Professors fällt die Sprechstunde heute aus. Gut. Es wird gebeten, nicht zu klingeln. Gut. Der Professor bittet Sie, die Wohnung nicht zu verlassen. Gut. Erlauben Sie mir, die Hintertür abzuschließen und den Schlüssel einzustecken. Ich verstehe kein Wort, Bello. Bello, verzeihung, meinen Sie vielleicht meinen Hund, Bello, den ich operiert habe? Bello? Existiert, ja, und niemand denkt daran, ihn umzubringen. Dr. Bormental, seien Sie so freundlich und führen Sie den Untersuchungsrichter Bello vor. Er hat gesprochen. Er hat bei der Stadtreinigung gearbeitet. Herr Schwonder hat ihn dorthin empfohlen, wenn ich mich nicht irre. Er hat gesprochen, ja. Er spricht auch jetzt noch, nur immer weniger. Also nutzen Sie die Gelegenheit, denn bald wird er gar nicht mehr sprechen. Er hat gesprochen, ja. Aber jetzt kehrt er allmählich in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Ein Atavismus. Keine unanständigen Wörter gebrauchen. Nicht. Der gewichtige Wohltäter des Hundes saß im Sessel. Und der Hund, Bello, lag beim Ledersofa auf dem Teppich. Was hab ich doch für ein Glück, dachte er im Einschlummern. Unbeschreibliches Glück. Ich kann für immer in der Wohnung bleiben. Meine Großmutter, Gott schenke ihr das Himmelreich, war eine Schlampe. Ganz sicher war ein Neufundländer dabei. Mein Kopf ist zwar ganz zerschnitten, aber bis zur Hochzeit ist das wieder gut. Das macht uns einem nichts aus. Der Gebissene räumte die Schränke im Untersuchungszimmer auf. Der Hund saß schrecklich im Sessel. Der Hund sah schrecklich aus. Ein wichtiger Mann senkt die Hände in glatten Handschuhen in ein Glas und hebt ein Gehirn heraus. Ein hart, neckiger Mann, der ständig etwas will. Der schneidet, untersucht, die Augen einkneift und trällert. Hundeherz, nach der Erzählung von Michail Bulgakov. Es sprachen Martin Reinke, Bernhard Schütz, Bernd Stempel, Katrin Angerer, Sibylle Jacqueline Schedwill, Tim Grobe, Sigrid Bode, Hans-Joachim Krietsch, Alexander May und Hans Kremer. Technische Realisation Markus Hassler und Werner Jäger. Musik Gerd Bessler. Regieassistenz Tobias Schier. Bearbeitung und Regie Beate Andres. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.